WDR 5. Neugier genügt. Man sieht Mario Hennes an, dass er viel Zeit im Freien verbringt. Sein Gesicht wirkt gebräunt, ledrig, vom Wind, vom Wetter und vom Leben gezeichnet. Trotzdem hat der Mitte 40-jährige Mann etwas Jungenhaftes an sich. Vielleicht liegt das an den tiefen Lachfältchen und dem breiten Grinsen, das er auflegen kann. Mario Hennes ist nicht der typische Obdachlose. Aktuell lebt er tagsüber auf der Straße. Nachts schläft er in einer kleinen Wohnung. Die Miete zahlt gerade das Sozialamt. Deswegen kann er auf Hygiene achten und seine Kleider waschen. Für einen Penner hält man ihn auf den ersten Blick nicht. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Damals hatte er keine Wohnung und schlief nachts auf der Straße. Aus dieser Zeit kennt er die typischen Probleme eines Obdachlosen, ist also Experte dafür, ob sie im Spiel Outcasted gut umgesetzt sind. Da gibt's eine ganze Menge. Erstmal, ja, das Elend sollte es schon zeigen, ne? Also das geht leider nicht. Frieren oder hungern und Durst haben. Von anderen Menschen ignoriert werden, also praktisch am Rande der Gesellschaft zu leben. Für Mario Hennes ist Betteln Alltag. Von dem geschnorrten Geld kauft er sich Bier und Hundefutter für seine Hündin Luna, die immer bei ihm ist. Mario Hennes ist in Ostdeutschland aufgewachsen und wird mit 17 Jahren zum ersten Mal Vater. Ein paar Jahre darauf zum zweiten Mal. Weil er Geld für die Kinder verdienen muss, geht er von der Schule. Als die Beziehung zerbricht, zieht seine Ex-Freundin mit den Kindern nach Köln. Mario Hennes kommt mit, um näher bei den Kindern zu sein. Seitdem verbringt er die Tage auf der Straße. In geschlossenen vier Wänden hält er es einfach nicht aus, wie die meisten, die auf der Straße leben. Da gibt es alles. Vom verrückten Professor bis zum, armen, stinkenden, ungepflegten Junkie. Ja, ist egal, ob mit oder ohne Wohnung. Am Rande des Lebens halt schon, was deutlich zu sehen ist. Das sind viele. So unterschiedlich wie die Menschen, die auf der Straße leben, so unterschiedlich sind auch die Tagesabläufe von Obdachlosen. Manche betrinken sich schon morgens, andere nehmen Drogen. Mario Hennes geht erstmal mit seinem Hund spazieren. Wenn es das Wetter zulässt, setzt er sich dann zum Betteln an seinen Stammplatz in der Kölner Innenstadt. Ist es so kalt wie jetzt, besucht er ja Freunde oder eine Anlaufstelle für Obdachlose. Statt gebettelt wird dann geredet, gezockt oder am Computer gespielt. Ja, ich spiele seit meinem 12. Lebensjahr und seitdem gern. Das hat sich im Laufe der Zeit alles geändert. Jetzt im Moment keine Actionspiele mehr, nur Spiele, wo man viel denken kann. Ja, was reizt mich da? Mich reizt natürlich der Beste zu sein, die Möglichkeit da. Aus der Realität weg sein, aus der harten Realität. Ich war mal Ingenieur. Guter Job. Sicherer Job. Naja, zumindest dachte ich das. Die Medikamente, die den Ausbruch meiner Krankheit verhindern sollten, sind voller Nebenwirkungen. Ständige Müdigkeit, Muskel- und Kopfschmerzen, Übelkeit. Ich konnte in dem Zustand einfach nicht arbeiten, so gern ich das auch getan hätte. Es dauerte nicht lange, bis sie einen Ersatz für mich suchten. Mein Name ist Paul und das ist meine Geschichte. Bevor Mario Hennes das Spiel Outcasted testen kann, muss er eine sogenannte Oculus Rift, eine Virtual Reality Brille, anziehen. Sie sieht aus wie eine schwarz eingefärbte Taucherbrille und schottet von allen visuellen Außenreizen ab. Man kann also komplett in das Spiel einsteigen. Volker Zerbe, einer der Entwickler von Outcasted, hilft ihm, die Brille aufzusetzen. Du musst halt die Menschen angucken und je nachdem, wie lange du die anguckst, wird halt so eine zufällige Reaktion von den Leuten dann ausgelöst. Zufällige Reaktion, was heißt das? Das heißt also, die Leute haben so verschiedene Reaktionen, zum Beispiel einen zu ignorieren oder einem Geld zu geben, aber das wird nach einem Zufallsprinzip bestimmt. Es wird nicht beeinflusst von dem, was ich sage. Also im Moment wird deine Spracheingabe oder so, es wird nicht berücksichtigt. Und kannst du diese ganzen Bewegungen werden halt quasi mit deinem Kopf gesteuert. Also das heißt, wenn du was von den Leuten möchtest, dann musst du sie letztendlich möglichst lange angucken. Nur stilles Betteln, ne? Ja. Der Obdachlose ist eher passiver Teilnehmer im Spiel. Mehr Zaungast am Rande der Gesellschaft als aktives Mitglied. Ob Mario Hennes sich selbst auch so sieht, wie die Obdachlosen in Outcasted dargestellt werden? Das Spiel gehört zu den sogenannten Serious Games, die nicht nur unterhalten und Spaß machen, sondern gleichzeitig Veränderungen anstoßen wollen. Beim Games for Change Award, einem der wichtigsten Wettbewerbe für Serious Games, gewannen die Macher damit den ersten Preis. Rund 6 Monate hat eine Gruppe von Studenten an dem Spiel gearbeitet. Volker Zerbe, Student im 10. Semester an der FH Köln im Fachbereich Design, ist für die Grafik, also die optische Gestaltung des Spiels, verantwortlich. Unsere Idee war es, letztendlich was zu nehmen, was uns direkt in unserer Umgebung, also direkt immer betrifft. Was wir in unserer Umgebung oder ein soziales Problem, was wir in unserer Umgebung sehen und was wir dann viel besser reflektieren können. Und da war dann die Idee, okay, wir sagen, wir nehmen das Thema Obdachlosigkeit, weil das ist wirklich was, was uns auf den Straßen immer begegnet. Rund 25.000 Obdachlose leben nach aktuellen Schätzungen in Deutschland. Im Spiel erkennt man aber keine konkrete deutsche Stadt. Der Obdachlose sitzt an einer vielbefahrenen Hauptstraße. Hochhäuser, wie man sie in Frankfurt, New York oder Tokio finden könnte, flankieren beide Straßenseiten. Der Fußgängerweg ist breit genug, dass der Obdachlose darauf sitzen kann und Passanten ohne Schwierigkeiten an ihm vorbeigehen können. Farblich ist alles in hellen Pastelltönen gehalten. Man hat das Gefühl, dass der Welt ihre Strahlkraft genommen wurde. Also es war auf jeden Fall wichtig, nicht zu sagen, okay, wir picken jetzt eine bestimmte Stadt raus und stellen das da, weil das eigentlich das Thema ist, eigentlich ein universelles. Also das Problem gibt es jetzt nicht nur in bestimmten Städten oder so, deshalb eigentlich die Stadt ist nicht wichtig, sondern es ist nur wichtig, dass man in der Stadtumgebung sitzt. Aber wir wollten dann auch nicht so konkret werden und sagen können, okay, das ist eine amerikanische Stadt, das ist eine europäische Stadt, sondern es ist so ein bunt gemischtes Potpourri so ein bisschen. Am wichtigsten war den Machern, dass der Spieler den Alltag der Obdachlosen kennenlernen soll. Vor allem die soziale Ausgrenzung. Also Outcasted ist letztendlich weniger ein Spiel sogar, sondern es ist eher eine Art Simulation. Also man steuert dann das ganze Spiel mit seinem Blickkontakt. Also indem man Leute anguckt, kann man nach einer gewissen Zeit Reaktionen von denen hervorrufen. Die meisten sind halt natürlich negativ, also die ignorieren einen, laufen an einem vorbei und nur sehr wenige schenken einem eigentlich Aufmerksamkeit. Und es geht darum dann zu zeigen, okay, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn alle Leute an mir vorbeigehen und wie freue ich mich, wenn auf einmal jemand Aufmerksamkeit mir schenken würde oder sowas. Die Missachtung durch Passanten trifft die meisten Obdachlosen, wie die Studenten in einer Feldstudie herausgefunden haben, am härtesten. Dass sie von ihren Mitmenschen ignoriert werden. So, was wir von den Gesprächen herausgefunden haben, dass wir gesehen haben oder dass wir gehört haben, dass die Leute eigentlich froh wären, wenn die Leute halt auch selbst, wenn sie ihnen nichts geben, mal sagen würden, okay, nein, danke, sorry, ich kann gerade nicht oder ich habe gerade nichts dabei oder halt einfach nur so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Mario Hennes spielt inzwischen eine gute Viertelstunde Outcasted. Ja, und was man sieht, ist einfach normaler Durchgangsverkehr, eignet sich eigentlich nicht sonderlich. Ich würde mich ja glatt auf die Bank setzen. Nicht neben die Bank, ist ja eigentlich logisch, ne? Na, willst du mitspielen, Lune? Da bleibt einer stehen, hammerhart, und geht wieder weiter. Hat er sich das anders überlegt? Gibt natürlich ein paar Leute, die schimpfen doof rum. Bislang reagieren die Passanten im Spiel fast alle gleich. Die optische Aufbereitung des Spiels ist sehr puristisch. Sehr reduziert. Mario Hennes findet das schade. Ja, die Grafik ist verbesserungswürdig. Ne? Also ist mit Eintauchen in eine andere Welt nicht so wirklich. Ich hoffe, da tut sich was dran. Man könnte schon Städte nehmen, denke ich. Das wird die Sache realitätsnahe machen. Das ist doch schöner, den Dom zu sehen, oder? In Berlin, den Berliner Funkturm. Mario Hennes vermisst neben etwas Bekannten auch die Grundausstattung für Obdachlose. Eigentlich alles. Da fehlt ein Bier, da fehlt ein Becher, da fehlt vielleicht ein kleines Radio. Ja, mittlerweile hat man auch ein Handy. Da gibt es alles. Vieles von dem wird noch kommen, sagen die Spieleentwickler. In dieser ersten Version des Spiels ging es ihnen darum, den Fokus der Öffentlichkeit grundsätzlich auf das Thema Obdachlosigkeit zu lenken. Die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Katharina Tillmanns ist Medienwissenschaftlerin am Cologne Game Lab der Fachhochschule Köln und setzt sich intensiv mit dem Thema Wissensvermittlung in Spielen auseinander. Ihr spezielles Interesse gilt Serious Games. Serious Games ist grundsätzlich der Mantelbegriff für alle Spiele, die einen Mehrwert jenseits der reinen Unterhaltung haben. Und unter diese Oberkategorie Serious Games fallen dann solche Subkategorien wie die News Games, die wirklich ganz gezielt mit tagespolitischen Themen sich auseinandersetzen. Auf der anderen Seite gibt es dann die Impact Games, die ganz gezielt wirklich auch auf das Verhalten beziehungsweise auf die Perspektive des Spielers einwirken wollen, indem sie einen Zugang zu einem Thema schaffen und eben auch Verhaltensmechanismen trainieren, die der Spieler dann in der realen Welt umsetzen kann. An der FH Köln untersucht Katharina Tillmanns, wie aktuelle gesellschaftliche Themen in Spielen umgesetzt werden, zum Beispiel in Papers, Please. Next! Papers, please! I am Big War Hero! Excellent! Keep it up! I am Big War Hero! Thank you! Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Grenzbeamten. Der bekommt ein Regelbuch, das besagt, unter welchen Bedingungen Einwanderer den Grenzübergang passieren dürfen. Der Spieler muss die Dokumente jedes Einwanderers überprüfen und gefälschte Papiere entdecken. Am Ende der Schicht wird der Spieler für jeden korrekt zugelassenen Immigranten entlohnt. Für unrecht abgewiesene oder unrecht zugelassene Immigranten gibt es Lohnabzüge. Das heißt, man ist in dieser Ja-Nein-Position, die erstmal sehr simpel erscheint. Und man wird relativ schnell in den moralischen Konflikt gebracht, Leute abzuweisen, die eigentlich eine tragische Geschichte haben, die man eigentlich sehr gerne einreisen lassen will. Aber die Kette von Auswirkungen, die dieser Missbrauch von Autorität dann mit sich brächte, nämlich, dass man seine eigene Familie versorgen muss, dass man sich keine Fehltritte erlauben darf und so weiter, schaffen relativ schnell ein Verständnis dafür, unter was für einem gesellschaftlichen Zwang die Einwanderungspolitik zum Beispiel steht und unter welchen Regularien das Ganze steht, und macht einem auf bitterböse Weise eigentlich einen politischen Prozess klar. Auf eine sehr einfachere, aber sehr, sehr plastische Art und Weise. Papers, Please wurde von Lucas Pope entwickelt. In die Entwicklung flossen Popes eigene Erfahrungen als Einwanderer ein. Schon beim ersten Blick auf das Spiel fällt auf, dass hinter dem Game kein millionenschwerer Konzern steht. Die Grafik sieht aus wie bei einem der ersten Atari-Games aus den frühen 80er Jahren. Man kann im Augenblick ganz stark sagen, dass es natürlich einen visuellen Unterschied zwischen diesen kleinen Spielen gibt, also den auch noch relativ experimentellen Spielen, und den großen Titeln, die man im öffentlichen Licht ganz stark sieht. Das liegt natürlich daran, zum einen, dass die Budgets ganz anders sind. Es werden viele kleine Juwele geschaffen, die erstmal einem Publikum überhaupt sichtbar gemacht werden müssen, um größere Budgets und auch ein größeres Publikum zu gewinnen. Ein weiteres Juwel im Bereich Serious Games, die ein soziales Anliegen haben, ist das Spiel Half the Sky. In dem Spiel schlüpft der User in die Haut der jungen Inderin Radhika. Sie will den Emanzipationsprozess in ihrem Dorf vorantreiben. Banu, have you seen our daughter? It's been 2 weeks and she's getting worse. We need to get her medicine, now. I know, but it's too expensive. We've given away everything we own, just to feed ourselves. Man lernt in dem Spiel ein bisschen was wirklich über die Vorgänge und auch die Rolle der Frau, wie sie gerade in Dritte Weltländern doch noch sehr unterschiedlich ist zu dem, was wir hier wirklich im Westen auch erfahren. Und das ist ein spannendes Prinzip, weil dieses Spiel im Grunde eine neue Art von digitaler Charity auslöst. An das Spiel sind nämlich Spendenunternehmen gekoppelt. Das heißt, je nach Spielstand werden automatisch Spenden ausgelöst, die dann tatsächlich Projekten, die in dieses Thema einspielen, zugutekommen. Das heißt, im Spiel sammelt man Bücher, hat man eine gewisse Anzahl von Büchern, die dann der Community Library zur Verfügung gestellt werden, gesammelt, wird tatsächlich eine Buchspende ausgelöst. Spiele, die Auswirkungen auf die Realität haben, kommen aktuell gut bei vielen Gamern an. Das zeigen die steigenden Downloadzahlen. Insgesamt geht der Trend bei Spielen für Erwachsene zu Themen, die Menschen fortgeschrittenen Alters beschäftigen. Vor dem Hintergrund ist eben auch die dokumentarische Erzählwelle jetzt so langsam nach vorne gekommen. Die ganz klassischen Serious Games, die sich vor allen Dingen mit Lerninhalten beschäftigen, sind da eine Richtung. Aber man kann auch ganz klar in die Richtung denken, wie der Autorenfilm, der Autorendokumentarfilm beispielsweise Themen verarbeitet, eher ästhetisch und wirklich in eine Geschichte eingebettet. Und solche Vorgänge und Designansätze gibt es eben jetzt auch im Bereich der Games. Und gerade vor dem Hintergrund, dass diese Impact Games, dokumentarische Spiele, sehr oft eine leichtere Zugänglichkeit haben. Die fordern nämlich nicht eine so starke Hand-Augen-Koordination oder bestimmte Fähigkeiten, die man so klassisch von einem Spieler sieht. Vor dem Hintergrund sind diese Spiele ganz besonders attraktiv natürlich für neue Zielgruppen. Obdachlose gehören wahrscheinlich eher nicht dazu. Rund eine halbe Stunde hat Mario Hennes Outcasted gespielt. Also am Straßenrand gesessen und gebettelt. Jetzt hat er die Spielebrille wieder ausgezogen und raucht erstmal eine. Er fand's befremdlich. Ja, man ist noch im Raum, aber man kriegt von seiner Umwelt praktisch nichts mit, nichts optisch. Das verunsichert ein bisschen. Ja, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich mich im Raum befinde. Visuell ist man im Spiel, physisch in der Realität. Das verwirrt. Deswegen muss man sich an die Brille erstmal gewöhnen. Aber sie wird kommen, auch für den Hausgebrauch. Da sind Experten sich sicher. Spätestens zum Weihnachtsgeschäft 2015. Bis dahin wollen auch die Macher von Outcasted einiges an ihrem Spiel verbessert haben. Mario Hennes hat einige Vorschläge. Das ist sehr ausbaufähig und fehlt eine Menge. Action. Man muss das Spiel mehr beeinflussen können als mit Blicken. Verbal, wie auch mit Gesten und Blicken. Mit Bier und viel Lachen. Mario Hennes schämt sich nicht dafür, dass er schnort. Vielmehr ist er mit Spaß bei der Sache. Auch den vermisst er im Spiel. Wer erfolgreich schnorren will, muss mit Passanten reden und witzig sein. Subjektiv auf die Menschheit eingehen. Naja, Blickkontakt. Irgendwie ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Ja, das fängt doch erstmal mit dem Lachen an und hört mit Freundlichsein auf. Ich spreche die Leute natürlich an. Hast du mal ein bisschen Kohle für Hohle oder ein bisschen Kleingeld für meine Scheinwelt? Ohne Lachen geht das nicht. Wenn ich jemanden zum Lachen gebracht habe, kriege ich auch Geld. Wer Geld verdienen will, muss seine Zielgruppe im Blick haben. Mario Hennes vermisst deswegen die Möglichkeit, im Spiel Outcasted selbst aktiv werden zu können, ganz besonders. In der Realität lässt er aber oft auch seinen Hund Luna die Vorarbeit machen. Die ist doch die Oberfreundliche. Geht auf jeden Schwanzwedeln zu. Jeder will ihr was zu essen geben. Viele Passanten kennen Luna und bringen ihr was zu fressen mit, bleiben einen Moment bei dem Hund stehen und sprechen dann auch mit Mario Hennes. Auch das vermisst er im Spiel. Also für mich ist es sehr wichtig. Vergeht die Zeit doch besser. Nun, das geht quer durch den Garten. Ne? Was sie von sich erzählen und was sie wissen wollen, naja, das meiste wollen sie gar nicht wissen. Deshalb fühlt sich Mario Hennes nicht sonderlich wohl beim Spielen. Er findet, dass man als Obdachloser zu passiv dargestellt wird. Er selbst merkt sich die Gesichter von Passanten, die regelmäßig vorbeikommen, grüßt freundlich, fängt auch schon mal ein Gespräch mit ihnen an, ohne dass es immer zu einer Geldspende kommen muss. Aber Mario Hennes hat noch mehr Ideen für das Spiel. Nun ja, dass es Menschen gibt, die auf der Straße erfrieren. Das könnte man zeigen. Dass es Menschen gibt, die werden auf der Straße erschlagen. Das könnte man zeigen. Also ein bisschen mehr Brutalität des Lebens bringen. Das hat mit wirklicher Obdachlosigkeit wirklich wenig zu tun. Da müsste viel dran gearbeitet werden. Trotzdem sagt Mario Hennes Daumen hoch. Allein die Tatsache, dass sich überhaupt mal jemand dem Thema Obdachlosigkeit in einem Spiel angenommen hat, findet er gut. Ist okay. Der Anfang ist gemacht. Warum nicht? Warum denn nicht? Warum sollte die Öffentlichkeit da nicht sensibilisiert werden? Warum sollten die Menschen nicht mal davon was mitkriegen, was wirklich ist? Tja, warum sollte ein Mensch das nicht mitkriegen, der auf der Sonnenseite lebt? Ich find's grundsätzlich gut. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.